O gib, aus Morgenrot Klabund, die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. O gib. O gib mir deine Hände, der Frühling brennt im Haag. Verschwende dich, verschwende diesen Tag. Ich liege dir im Schoße und suche deinen Blick. Er wirft gedämpft den Himmel, der Himmel dich zurück. O glutend überborden, verrinnt ihr ohne Ruh, du bist Himmel geworden, der Himmel wurde du. Ende von O gib.